Abschnitt 65 von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Klaus Missfeld. Die Mutter des Mörders und ein Reporter. Zweiter Teil. Ganz gut gesagt, denkt der Reporter. Es wird doch mehr als eine Notiz. Er nimmt seinen Notizblock aus der Tasche und stenografiert. Der Vergleich der Wäscherin oder die Philosophie der Wäscherin. Das kann man direkt in den Titel geben, zweispaltig, auf die erste Seite. Bei mir ist auch alles abgegangen. Ich war bei ihm in der Wohnung und war eigentlich sehr glücklich. Dann aber hat er mich nicht mehr aufgefordert, dass ich wieder zu ihm kommen soll, und da bin ich sehr traurig geworden. Da wollten sie ihn umbringen? Oh nein, ich war ja noch ein solches Ganserl vom Land und habe alles so genommen, wie es gekommen ist, und habe geglaubt, es muss so sein. Aber dann ist etwas geschehen, wo ich gewusst habe, es muss nicht so sein, es kann nicht so in Ordnung sein. Er hat mir gesagt, ich soll mir die blaue Bluse anziehen, die er mir gekauft hat, und abends zu ihm kommen. Er gibt ein kleines Fest in seiner Wohnung. Also habe ich mir Ausgang genommen, bin hingegangen. Es waren noch zwei Freunde von ihm da, zwischen die er mich gesetzt hat, und eine Dame, die ist neben ihm gesessen. Eine Dame. Ich habe später gesehen, was das für eine Dame war. Sie hat zu ihm gepasst, das Weibsbild. Na, wir haben Brötchen gegessen und Wein getrunken, und dann haben sie halbdunkel gemacht. Nur eine Tischlampe mit rotem Schirm hat gebrannt. Und die beiden Freundinnen wollten sich mit mir herumschmieren und haben mir zugeredet, noch zu trinken. Und er hat mir gesagt, ich soll mich nicht so zieren. Wir sind hier nicht bei der Dorfmusik. Ich soll mich wie eine Dame benehmen. Ich war noch so unsicher. Ich bitt Sie, ein Ganserl vom Land. Ich habe nicht recht gewusst, was ich tun soll, und erzürnen wollte ich ihn nicht. Da habe ich mir genug gefallen lassen. Plötzlich sagt einer, die Damen sollen sich jetzt auskleiden. Die anderen waren natürlich gleich dabei, nur ich wollte davon nichts hören. Da hat er mich beiseite genommen und hat mir einen Krach gemacht. Er muss sich für mich schämen. Ich sei doch sonst nicht so zimperlich gewesen, und ich soll schauen, dass ich weiterkomme, wenn ich da Geschichten machen will, oder ob ich nicht lieber sein nettes Rosal bleiben will und hübsch gehorchen. Da habe ich mir Mut gemacht und Schnaps und Wein in mich geschüttet, und die Schweinekerle haben mich ausgezogen. Die andere hat das selbst besorgt, die hat eins, zwei Rock und Bluse unten gehabt. Naja, die wollte sich zeigen, weil sie ein Fräs-Batist-Kombiné angehabt hat mit Spitzen. So? Ja, und ich habe mich geschämt für meine langen Barschenthosen. Aber die geilen Kerle waren jetzt schon einmal dabei und haben nicht eher Ruhe gegeben, bis sie mich splitternackt ausgezogen haben. Bis auf die Strümpfe. Die hätte ich mir auch sicherlich hinunterziehen lassen. Da hätten sie machen können, was sie wollten. Und jetzt habe ich doch besser ausgesehen als die andere. Eine alte Waschfrau steht hier in einer Stube voll Wäschegeruch. Zwei Heiligenbilder hängen an den Wänden, ein Waschtrog und ein Küchenherd. Aber das alles ist verschwunden. Keine Proletarierwohnung ist mehr da, keine Proletarierfrau. Rot abgedämpftes Licht eines Junggesellenzimmers und ein junges Mädchen vom Land, das man zwingt, sich zu entkleiden. Warum hat sich diese Alte in ihre Jugend verwandelt? Hat der Schmerz über die Katastrophe sie ihrer Vernunft beraubt? Warum holt sie Sünden hervor? Sieht sie plötzlich ein, dass es nichts nützt, als anständig zu gelten, das Andenken des Ehegatten hochzuhalten, dass es nicht davor schützt, die Mutter eines Raubmörders zu sein? Berauscht sie sich an dieser Erinnerung? Warum entblößt sie sich vor einem Fremden? Warum beschuldigt sie sich? Warum erzählt sie? Und dann haben sie ganz dunkel gemacht und ihre Schweinereien getrieben, bis mir die Sinne vergangen sind. Am Morgen haben mich meine zwei neuen Liebhaber in einer Droschke nach Hause gebracht. Ich habe gespien und nichts von mir gewusst. Am nächsten Tage habe ich gefiebert, konnte kaum stehen und die Gnädige hat gefeixt. Am Abend bummeln gehen und lauter Vergnügungen und Genüsse, dann kann sie natürlich nicht arbeiten. Am ersten soll ich meine Sachen packen. Ich hab sie gehasst für jedes Wort, das sie gesprochen hat. Lauter Vergnügungen, lauter Genüsse hat sie mir vorgeworfen. Das Kotzen war noch in meinem Mund und das Heulen in meinen Augen, wenn ich an die Genüsse von gestern Nacht gedacht habe. Und die Gnädige putzt mich noch herunter, wie ihr Herr Bruder gestern Abend, weil ich mich nicht hab ausziehen wollen. Da ist etwas in mir aufgestiegen. Ich weiß nicht, ob es der Satan war. Ich habe mich nicht dagegen wehren können, trotzdem ich in der Dienstbotenkammer gebetet habe auf den Knien. Nichts hat es mir genützt, gar nichts hat es mir genützt. Wie er am Abend zum Essen gekommen ist, war ich schon ganz verrückt. Ich habe das Küchenmesser genommen, dieses Küchenmesser da, und bin auf ihn zugerannt und habe es ihm mit aller Kraft in den Leib gestoßen. Ja, jetzt sieht sie wirklich wie Lucrezia Borgia aus. Unheimlich ist sie, wie sie das Messer schwingt. Man versteht den Sohn, der morden geht. Sicherlich hat sie damals den Mann erstochen, damals, als sie so alt war, wie ihr Sohn heute ist. Natürlich muss man das in die Zeitung geben. Es ist wirklich Vererbung, die Franz Polanski zum Verbrechen trieb. Ins Herz habe ich ihn treffen wollen. Aber vielleicht hat er sich bewegt, oder vielleicht ist der Stoß abgerutscht von der Brieftasche. Ich weiß es nicht. Das Messer ist in den Arm gegangen, dass das Blut herausgespritzt hat. Ob man sie verhaftet hat? Ha, die haben sich schön gehütet. Die ganze Familie hat sich auf mich gestürzt. Alle haben mich gehalten. Ich bin aber ohnmächtig zusammengebrochen und sie mussten mich auf mein Bett tragen. Am nächsten Tag habe ich meine 7 Sachen ins Holzköfferchen gepackt, so krank ich auch war, und bin gegangen. Das Küchenmesser habe ich mitgehen lassen, zum Andenken. Dafür habe ich meinem Herrn Liebhaber die blaue Bluse dort gelassen, die er mir geschenkt hat. Eine Privatsache also, eine Liebesgeschichte wie Tausende. Die Zeitung nimmt davon nicht Notiz, höchstens wenn der Ausgang tödlich ist oder die Betroffenen bekannte Persönlichkeiten sind. Das ewig Gleiche geht die Zeitung nichts an. Sie will das täglich Wechselnde, das immer Aktuelle. Das sei nichts ist. Der Reporter bedauert das. Die Frau hat ihm ihre Lebenslüge eingestanden. Sie hat ihr Innerstes aufgedeckt. Und es ist unmöglich, damit ihrem Sohn zu nützen. Ja, schreiben Sie nur alles auf, junger Herr. Geben Sie das alles in die Zeitung. Die Frau Polanski ist keine brave Frau, müssen Sie hineinschreiben. Sie ist eine böse Mörderin. Sie hat nur nicht die Kraft gehabt, ihre Morde ganz durchzuführen. Aber ihren Sohn hat sie dazu gebracht. Ihr Sohn, Franz Polanski, ist ein ganz unschuldiger Mensch, müssen Sie hineinschreiben. Der ist nur ein Opfer von ihr. Der hat alles geerbt von ihr, von dieser Frau Rosa Polanski, dieser bösen Mörderin, schreiben Sie doch. Morde? Haben Sie denn noch ein zweites Mal so etwas getan? Getan, getan. Mein Sohn hat einen Mord getan und ist unschuldig. Und ich habe nichts getan und bin schuldig. Nicht an einem Mord, an 100 Morden, zu denen ich nicht die Kraft gehabt habe und keine Zeit. Da drinnen, in dem Waschtrog da drinnen, liegt meine Kraft begraben und meine Zeit. Das ist meine Wiege und mein Bett und mein Sarg, das sage ich immer. Da drinnen stecke ich seit 25 Jahren und wasche C4 und Batist und feines Leinen, das nicht mir gehört und das ich so gerne besessen hätte. Und ich habe die Frauen beneidet, die das getragen haben. Ich war auch jung und schön. Mit wirklich jugendlichem Hass trommelt sie auf den Rand des Waschtrogs. Sie sei hübsch und jung gewesen. Ob sie mir's glauben oder nicht, wiederholt sie. Und hätte gerne die Wäsche getragen und habe die Fäuste geballt. Und jetzt lacht sie. Unheimlich lachend schlägt sie auf das Holz. Mit den geballten Fäusten habe sie die Wäsche gerieben, bis sie rein war. Blitzsauber. Alles für die anderen. Na, manchmal hat sie sich schön gemacht und hat fremde Seidenstrümpfe angezogen und ein Hemd aus Crêpe de Chine. Das sei aber schon lange her. Ihre Jugend und ihre Schönheit und alle ihre Hoffnungen sind ertrunken in dem Seifenwasser. Und ausgeschüttet habe sie alles. Längst, längst. Sie verstehe, dass ihr der Herr von der Zeitung das heute schwer glauben könne, aber es sei doch wahr, dass sie hübsch gewesen ist und ihr alle Männer nachgestellt haben. Mein Geliebter war Polizist, erzählt sie. Hu, war der eifersüchtig. Nicht einmal tanzen habe ich mit einem anderen dürfen. Aber wie ich schwanger geworden bin, hat er mir lang und breit erklärt, er ist nur provisorisch angestellt und ans Heiraten darf er gar nicht denken und ich soll mir das Kind nehmen lassen. Ich habe Glühwein getrunken mit Gewürznägeln, wie es mir die Freundinnen geraten haben, aber es hat nichts genützt, gar nichts. Da hat er mir zugeredet, ich soll einmal mit dem Polanski schlafen, damit ich dem einreden kann, das Kind sei von ihm. Der Journalist will weggehen. Soll jetzt noch der tote Gatte einbezogen werden in diese sinnlosen, zwecklosen Beichten der verwirrten Frau? Nein, junger Herr, Sie müssen noch bleiben. Jetzt kommt eine Mordgeschichte für die Zeitung. Die müssen Sie hineindrucken. Ja, mein Herr Schutzmann hat also wollen, ich soll mit dem Polanski gehen, damit er das Kind auf ihn schieben kann. Auf einmal war er nicht mehr eifersüchtig, mein Liebhaber, und früher hat er sich zu mir über den armen Polanski doch so lustig gemacht. Einen braven Geschäftsdiener in unserer Straße, der mir immer Blumen gebracht hat und rot geworden ist, wenn er mich gesehen hat. Ich wollte nichts davon wissen, den armen Polanski so zu betrügen. Aber mein sauberer Freund hat mir so lang zugeredet, bis ich vom Tanzsaal mit dem Polanski nach Hause gegangen bin. Er ist uns nachgeschlichen bis zum Fenster, ob ich wirklich mit dem Polanski hinaufgehe. Er wollte mich zwingen, dass ich's mir nicht noch überlege. Am nächsten Tag hat es mir den Hals eingeschnürt vor Ekel, wie damals nach jener schweinischen Nacht mit dem Bruder von der Gnädigen, und der Hass hat mich gepackt, und am Abend habe ich das Messer mitgenommen zum Stelldichein und wollte meinen Liebhaber erstechen. Damals habe ich es mir klar und kalt überlegt und habe gewusst, der Stich wird nicht daneben gehen. Sie haben ihn erstochen? Nein, ich habe ihn nicht erstechen können. Er ist nicht gekommen. Er hat mich verkuppelt. Er hat doch keine Verpflichtungen mehr gehabt. Ein Ehrenmann. Lange habe ich nicht den Mut gehabt, dem Polanski zu sagen, ich bin schwanger. Erst wie man mir's schon angesehen hat, bin ich damit herausgerückt. Der arme Narr hat sich so gefreut. Gejubelt hat er vor Freude, dass er Vater wird und dass wir gleich Hochzeit machen müssen. Da hat mir der arme Gefoppte so leid getan und ich wollte das Kind nicht mehr austragen, um keinen Preis, auch wenn es mein Leben kosten sollte. Aber keine Hebamme hat es machen wollen. Ich war schon im 7. Monat. Ich habe wieder Glühwein getrunken und bin herumgesprungen und habe gekniet vor der Mutter Gottes und habe gebetet und gebeichtet und gefastet und Gelübde getan und nichts hat geholfen. An diese Teufelswand von dem Waschtrog da, hier in der Mitte, wo ich immer stehe, mein ganzes Leben lang, hierher habe ich meinen Bauch gedrückt und habe gewaschen, mit zusammengepressten Fäusten, die Frauenhemden, die blutig waren, die fremden Frauenhemden. Nur ich habe kein Blut gehabt, nur ich habe kein Blut gehabt. Da habe ich einmal mein altes Messer genommen und habe es mir tief in den Bauch gestoßen, damit Blut kommt, damit das Kind krepiert und ich mit ihm. Ich bin auch im Blut zusammengebrochen. Sie haben Ihr Kind? Man hat mich ins Spital gebracht und dort bin ich 12 Tage im Fieber gelegen. Wie ich zu mir kam, hat man mir mein Kind gezeigt, den Franzi. Ich hatte ihn nicht getroffen. Vielleicht war es gut so. Ich habe ihn liebgewonnen. Auch den Polanski habe ich liebgewonnen, der den ganzen Tag an meinem Bett gesessen ist und mich auch geheiratet hat. Er hat nur eine Sorge gehabt, ob der Bub nicht tuberkulös sein wird wie er. Ich habe nur eine andere Sorge gehabt, ob der Bub nichts erben wird von meinem Blut, das nicht hat fließen wollen, ohne das Messer da. Immer habe ich daran gedacht, dass er von mir. Da wird die Türe aufgerissen. Guten Abend, Mutter. Frau Polanski schaut ihren Sohn an, der seinen Hut aufs Bett in die Ecke schleudert. Sie ist ganz woanders. in einer ganz anderen Zeit. Da kommt ihr Sohn herein. Wie kommt er da herein? Was sagst du zu der Geschichte? Du weißt doch, dass sie mich verhaftet haben. Er sieht die durchwühlten Schubfächer. Aha, hier waren sie auch schon, die gescheiten Herren. Frau Polanski schaut ihren Sohn groß an. Wo kommt er her? Vom Galgen? Hast du vielleicht auch geglaubt, dass ich die Frau Bergmann erschlagen habe? Der Journalist tritt auf ihn zu. Wieso hat man sie entlassen? Verzeihen Sie, ich bin nämlich Zeitungsberichterstatter. Der junge Polanski lacht. Ha, da wäre ich ja beinahe in die Zeitung gekommen. Mutter, was sagst du? Fast wäre ich berühmt geworden. Leider haben sie schon den Mörder. Er ist der Sohn von der Hausbesorgerin. Aber ich habe seit 3 Stunden nichts gegessen. Hunger habe ich, Mutter. Sie steht immer noch da, mit dem wirren Haar einer wirren Jugend und dem verlorenen Blick eines verlorenen Lebens. Wie kommt mein Sohn hierher und dieser fremde Mann? Lacht er mich nicht aus? Nein, der Reporter lacht nicht. Er fühlt, dass sich etwas abgespielt hat, das größer ist als ein Raubmord, dass er etwas erfahren hat, das nie in der Zeitung steht. Das Geheimnis einer Seele. Der erwachende Blick der Frau ist auf ihn gerichtet. Sie hat ihr wahres Leben verraten, eine Mutter eines Mörders, einem Manne von einer Zeitung. Und jetzt ist sie keine Mutter eines Mörders mehr und er ist kein Mann von der Zeitung mehr. Er hat hier nichts zu suchen, gar nichts. Er ist ein Fremder und dennoch hat sie sich vor ihm entblößt, weil sie gehofft hatte. Ach, was hatte sie nur gehofft? Hunger habe ich, Mutter, hörst du nicht? Seit 3 Stunden habe ich keinen Bissen im Mund gehabt. Was glotzt du so? Fressen will ich. Wie oft soll ich es denn sagen? Da duckt sich Frau Polanski, sie bindet ihr Kopftuch um und gebückt, ein altes Waschweib geht sie zum Ofen. Naja, ich gehe ja schon. Ende von Abschnitt 65, Ende von Der rasende Reporter von Egon Erwin Kisch.